Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Fresh Dumbledore, the remix! Remix! Yo, was geht ihr Negerkinder? Ey, ihr stinkt so doll wie Rinder. Ey, ich bin die Scheiße von der Kuh, das macht mir direkt die Nase zu. Yo, das ist mein Hummifisch, yo, die alte Sau. Da drunter ist seine fette Pussy. Das ist auch manchmal seine Frau. Er fickt sie in den Arsch, er fickt sie in den Mund. Das hält die Pussy voll gesund. Go, go, go, Pussy Rangers! Save our Pussies from Yo, Harry, wie geht's dir denn so? Ich bin's verstammelt nur mit meinem krassen Flow. Ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, du bist froh. Das ist echt super, weißt du was? Ich komm konkret, ich komm krass. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Yo, ich bin Fresh Dumbledore. Back from the underground, back for more. Ich rap hier, ich rap dort. Ich rap 100-mal besser als der Dunkle Lord. Yo, Motherfucker. Ich bin zwar ein alter Mann, das heißt aber nicht, dass ich nicht rappen kann. Yo, ihr könnt bestimmt nicht so gut rappen wie ich. No. Deshalb spuck ich euch ins Gesicht. Ihr seid scheiße, ich weiß, wie ich heiße. Fresh Dumbledore geht in euer Ohr. Einmal rein, einmal raus. So sieht's aus. Fresh Dumbledore ruled. What? Fresh Dumbledore hat sich eingestuhlt. What? In eigener Scheiße gesuhlt. Ew. Hey, wenn du mich kennst, ne? Dann kennst du auch Inkontinenz, ne? Schwachkopf. Schwachkopf. Schwabbelspeck. Schwabbelspeck. Krimskrams. Krimskrams. Quiek. Ich bin sehr alt und auch senil. Ich denke nie und rede viel. Hast du mein Hörgerät? Nö. Hast du mein Hörgerät? Nee. Hast du mein Hörgerät? No. Nee. Ich bettel dich weg, du blöde Sau. Denn du bist dumm und ich bin schlau. Hast du mein Hörgerät? Nein. Hast du mein Hörgerät? Nein. Doch, hier. Mein Hörgerät, da ist es ja. Ich hab's endlich wieder, wie wunderbar. Ich hab mein Hörgerät. Toll. Ich hab mein Hörgerät. Schön. Dreckige Dumbledore. Du dreckige Bitch. Bitch. Hast mich getötet. Du dreckige Bitch. Bitch. Hast mich getötet. Yo, Bitch, yo. Yo, yo, yo. Hier kommt mein krasser Flow. Flow. Direkt aus meinem Po. Po. Dann landet der im Klo. Klo. Ja, so ne schleimige Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Schlüssiger Stuhlgang. Kriegt euch alle dran. Ich bin Fresh Dumbledore und ich bin ein Mann und keine Frau. Hoffentlich geschieht den Kids nichts. Nichts.